Kundgabe 5586. Empfangen durch Bertha Dudde am 25.01.1953. Gott selbst wird in Erscheinung treten. Noch trete ich unauffällig in Erscheinung. Noch ist mein Wirken nicht allen Menschen offensichtlich. Es wird aber eine Zeit kommen, wo ich nicht nur im Verborgenen wirken werde, sondern ungewöhnliche Erscheinungen mich selbst und mein Wirken verkünden, die aber immer nur der gläubige Mensch erleben wird, während dem Mitmenschen stets die Möglichkeit bleibt, es anzuzweifeln, obgleich ihn dessen Bekräftigungen stutzig machen werden. Und ich will es, dass die Menschen aufmerken sollen und nachdenken. Und ich werde daher des Öfteren mich offenbaren, wenngleich das nur bei Gläubigen möglich ist, die aber dann auch fest und überzeugt eintreten für diese Zeichen meiner Gegenwart. Und die Gläubigen erfahren dadurch eine große Stärkung. Die Gläubigen erkennen, in welcher Zeit sie leben. Sie brauchen auch eine ungewöhnliche Kraftzufuhr und werden eifrig meinen Namen und meine Lehre bekennen und mir somit erfolgreiche Arbeit leisten in der letzten Zeit vor dem Ende. Ich offenbare mich euch in vielerlei Weise. Ich will noch retten vor dem Untergang, wer noch zu retten ist. Ich will es den Menschen leicht machen zu glauben. Ich will ihnen in jeder Weise helfen, den Weg zu mir zu finden. Ich will sie in großer Not ungewöhnliche Dinge erleben und hören lassen, dass sie dann selbst zu mir Zuflucht nehmen und mit einem kleinen Hoffnungsschimmer mich angehen um Hilfe, die ich ihnen dann so offensichtlich gewähren will, auf dass sie glauben lernen und mich nicht mehr aufgeben. Doch auch mein Gegner wird sich diese Zeit zunutze machen und ebenfalls die Menschen zu gewinnen suchen für sich. Auch er wird Kraft austeilen denen, die mir gänzlich widerstreben. Und diese sind es, die mein ungewöhnliches Wirken zu entkräften suchen, die jeglichen Glauben an mich zerstören wollen, die alle Gläubigen verspotten und anfeinden und sich an ihrer Not weiden, die vor der Welt größer erscheint, als sie von den Gläubigen empfunden wird. Denn ich gebe ihnen Kraft und beglücke sie mit meiner Gegenwart, so dass sie keinen Zweifel mehr in sich aufkommen lassen, so sie einmal mich erlebt haben. Und sie werden mich erleben. Wo tiefer Glaube und rechte liebevolle Gesinnung ist, dort trete ich offensichtlich in Erscheinung und lasse in den Meinen ein stilles Glück zurück. Sie werden sich geborgen fühlen in mir und furchtlos alles über sich ergehen lassen und die letzte Zeit deutlich daran erkennen. Ich selbst werde den Meinen beistehen, ihren Glauben kräftigen, die irdische Not lindern. Ich werde ihnen mein Wort zuleiten und auch persönlich bei denen sein, die mich lieben und mir treu bleiben wollen, bis zum Ende. Amen.